Der Industriekonzern ThyssenKrupp, der in Kiel U-Boote für Israel baut, ist Opfer einer massiven Hackerattacke geworden. Das berichtet unter anderem die Wirtschaftswoche. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Bericht. Demnach war es einer Cyberbande bereits im Frühjahr gelungen, in die IT-Systeme des Unternehmens einzudringen. Die Attacken sind nach einer sechsmonatigen Abwehrschlacht inzwischen erfolgreich abgewehrt. Allerdings sei es den Hackern gelungen, einige Datensätze mit Informationen zu stehlen. Mehrere Standorte in Europa, Asien, den USA und Lateinamerika waren betroffen. Forensische Analysen hätten ergeben, dass die Täter höchstwahrscheinlich mit staatlicher Hilfe und den besten Angriffstechniken hochgerüstet gewesen seien, schreibt die Wirtschaftswoche. Die firmeninterne IT-Abwehr vermutet, dass die Angreifer ihren Ursprung in China oder einem anderen Land in Südostasien haben. ThyssenKrupp stellt in Kiel die neue U-Boot-Flotte für die israelischen Streitkräfte her. Israel hat bei ThyssenKrupp U-Boote für mehrere Milliarden Dollar bestellt. Der Konzern sagte auf Anfrage der israelischen Tageszeitung Haaretz, dass der Marinesektor nicht betroffen sei, was auch die israelischen U-Boote betreffe. Die U-Boot-Bestellung sorgt aber derzeit in Israel für politische Unruhen. Enthüllungen sollen angeblich zeigen, dass es einen Interessenkonflikt um den Milliardendeal gibt, in die der Anwalt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verwickelt ist. Dieser Anwalt soll zum Vorstand einer Firma berufen worden sein, die ThyssenKrupp berät, obwohl die Israeli Defense Forces bereits länger darauf beharren, dass der Erwerb dieser neuen U-Boote unnötig sei, berichtet Haaretz weiter. Wie der israelische Fernsehsender Channel 10 berichtet, ist Netanyahu persönlich daran beteiligt, ein Abkommen voranzutreiben, wo Israel drei weitere U-Boote für fast 1,5 Milliarden Euro kaufen würde. Außerdem gibt es Anschuldigungen von Mitarbeitern gegen den Konzern ThyssenKrupp, der ausländische Regierungsbeamte bestochen haben soll, um Verträge zu sichern, darunter auch einen Fall bezüglich der Vertragsabschließung von U-Booten. Die Cyberattacke auf ThyssenKrupp könnte also diesen Interessenkonflikt zwischen israelischen Militärs und Netanyahu weiter anfachen. Haaretz jedenfalls nennt es den israelischen U-Boot-Skandal und sieht Netanyahu in Bedrängnis. Rune Weichert, Indie Welle News.